Nach einer Weile erspähte Nelly einen Bekannten, einen jungen Mann mit dicken, rosigen Wangen, einem fast kahlen, rosigen Kopf und einer Brille mit Metallgestell. Wie die anderen rauchte er Zigarre und trug rote Hosenträger über einem gestärkten weißen Hemd, gegen das sein Bauch drückte. Sie ging zur Bar und redete mit ihm, und sofort wurde er ganz lebhaft, sah sich allerdings zu Jimmy um, als er sie umarmte. Sie tätschelte seine runde Wange und lachte. Sie kannte Leute hier. Jimmy ließ den Blick schweifen, ob er den Iren McGee irgendwo entdeckte, einen Texaco-Anwalt, aber er sah ihn nicht. Man konnte die Menschenmenge nicht überblicken. Keiner sprach Französisch, nicht mal die Kellner. Es war nach eins. Ihm war ziemlich schwindelig und nicht besonders gut. Binnen kurzem hatte Nelly den dicken jungen Mann mit den rosigen Wangen rübergebracht, der verkündete, er heiße Willard B. Burton aus St. Johnsbury, Vermont. Dieser Name klang zu alt für ihn, so als hätte er ihn erfunden. Willard B. Burton sagte, er arbeite unten bei Lance Rancliffe im Ersten. Er war ein Wachstumsfonds-Dingsbums. Aber heute Nacht trat er hauptsächlich als Anführer der jungen Republikaner auf. Er sei hier der Gastgeber für alle. Und bald, wenn in den südlichen und westlichen Staaten die Wahlbüros zumachten, würde abgerechnet. Dann spielt hier eine andere Musik, so drückte er es aus. Willard B. Burton hatte äußerst blasse, blaue Augen mit rosa Fleisch drumherum, das entzündet aussah, und einen fleischigen Mund, als hätte ihn jemand gekocht. Seine enorm langen Füße waren in glänzenden schwarzen Budapestern verstaut. Er trank Whisky und torkelte leicht. »Für wen sind wir denn, Mr. White?« fragte Willard B. Burton lächelnd. Ärgerlicherweise wurde Nelly vorwitzig. »Er mag den Hübschen!« Burton kniff seine blassen Augen zusammen. Überall wuselten Leute herum, noch mehr Buß, noch mehr unglückliche Nachrichten. »Im Ernst?« fragte Willard B. Burton. »Ist doch egal«, sagte Jimmy. »Oh nein, es ist nicht egal. Ich sollte Sie hier rauswerfen lassen. Höre ich da nicht den alten Süden in Ihrer Stimme? Sie sollten sich was schämen.« Willard B. Burton ließ mit theatralischem Missvergnügen sein fleischiges Kinn sacken. Seine üppigen Lippen waren feucht geworden. »Ich schäme mich nicht, aber Sie können mich rauswerfen lassen«, sagte Jimmy. »Schon in Ordnung, wir gehen.« »Nein, wirklich«, sagte Willard B. Burton. »Wir müssen Sie einweisen lassen. Sie sind ja gestört.« Er torkelte ein Stück voran, seinen Drink in der Faust, die Zigarre in der anderen Hand. Seine Unterlippe wanderte über die obere, um zu demonstrieren, wie entschlossen er zu der Einweisung war. Über genau diesen Gesichtsausdruck lachten bei Lawrence Rancliffe alle, wenn er nicht dabei war. »Weg, weg, weg mit dir, Bertie«, sagte Nelly. »Du bist langweilig, du nervst.« Willard B. Burtons Augen fingen Jimmys Blick auf und wurden kalt in clownesker Rage. »Sie müssen Ihre Geisteskrankheit wirklich behandeln lassen, Sie Franzmann«, sagte er. »Sie haben keine Ahnung.« »Geh jetzt woanders hin, Bertie«, sagte Nelly und ließ ihren Blick wandern, als suchte sie jemand Neues. »Wir müssen Sie gerade rücken, und das werden wir.« Burton gab sich alle Mühe, bedrohlich zu klingen. Jimmy dachte, den könnte jetzt mal jemand ohrfeigen, dann würde es ihm gleich besser gehen. »Kein Grund zur Aufregung«, sagte Jimmy und lächelte. »Ach, wirklich?«, sagte Burton. »Klar. Na, das werden wir ja sehen.« Nelly kniff Willard B. Burtons Arm unter dem gestärkten Hemd genau ins Weiche. »Das werden wir ja sehen«, er taumelte umher, sie immer noch an ihm dran, dann schlitterte er in die Menge Richtung Bar. Kurz standen sie da und sagten nichts, mit dem Rücken an den glänzenden Spiegeln, die hier und da einen abgewetzten schwarzen Untergrund enthüllten. Sie standen am Anfang eines kleinen Gangs, der zu den Toiletten führte. Ungeschickt rempelten Leute vorbei. Wenn die Türen aufgingen, drangen feuchte Gerüche heraus. Nelly erwähnte Willard B. Burton nicht mehr. Bis morgen, dachte Jimmy, würde er das meiste hiervon vergessen haben, vielleicht alles. Als ein Kellner vorbeikam, bestellte er einen Gin. »Warum magst du in Paris zu fahren?« fragte sie und sprach es halb Englisch aus. »Paris. Es gibt mir das Gefühl, ich könnte jemand Gutes sein, wenn ich nur wollte.« Was er selber glaubte. »Wirklich?« Sie hörte nicht richtig zu, sah sich um, rümpfte die Nase und war ganz Zuschauerin. »Ich wurde in Paris geboren. Glaubst du, besser kann ich nicht werden?« »Du bist wundervoll«, sagte Jimmy, »und du bist sehr nett.« Das sagte er immer zu Frauen, die ihm gefielen, wenn er betrunken war, dass sie wundervoll waren und sehr nett. Er zog sie an sich heran, den Rücken am Spiegel. Es sah so aus, als wollte sie wieder geküsst werden. Sonst wurde nicht geküsst. Er küsste sie auf den Mund und schmeckte das Kreidige ihres Lippenstifts, roch einen Hauch säuerlicher Babydecke. Ihr Gesicht war weich, nicht die straffe, widerstandsfähige Haut eines Mädchens. Erneut spürte er das Knochige, das Schmächtige. Ihr trockenes Haar roch nach Rauch und Parfum. Er schob ihr die Hand unter den bloßen Arm. »Wie alt bist du?« sagte sie ihm ins Ohr, feuchter Atem. 50, sagte er und fühlte sich betrunken, als läge das nur an dem Lärm ringsum. 50, sagte sie. Einige der Business-Typen sangen jetzt als Konkurrenz zu dem A Cappella-Quartett »Beantown, oh Beantown, what a mean, mean town, ultimately a rather sad and obscene town«, »Not at all a serene or a clean town.« »Was sollte das eigentlich heißen?« fragte sich Jimmy. »Irgendwas aus Harvard, wo sie alle studiert hatten.« »Wir sollten weg hier, meinst du nicht?« sagte Nelly. »Was bedeutete 50 für sie? Vielleicht war sie ja erst 40.« »Unbedingt«, sagte er. Dann war er sich unsicher, ob er es gesagt hatte. Sie küsste ihn aufs Ohr. Ein elektrischer Schlag bis in die Oberschenkel. Das Wort »Sieger« wurde wieder vom Fernsehen verkündet, gefolgt von großem Geschrei. »Ich glaube, der Kandidat von deinem Freund hat nicht gewonnen«, sagte er. »Der ist nicht mein Freund«, sie sah sich um. Er hielt in dem großen Raum nach Willard B. Burton Ausschau, um zu sehen, was er wohl in diesem Augenblick kläglichen Verlustes tat. Das runde, unglückliche Gesicht war nirgends zu entdecken. Auf dem Weg nach draußen sah er McGee betrunken und schwitzend am Kupfertresen. Neben ihm stand eine große, blonde, junge Frau in einem knappen Silberröckchen. McGee trug einen grotesken Westernanzug mit Taschen in Pfeilform. Er hatte sein Hemd durchgeschwitzt, der Reißverschluss an der Hose stand halb offen, die braunen Augen waren gerötet und schauten wirr drein. »Alles nur noch ein Scheißleichenschmaus jetzt«, ließ er raus. »Was soll's«, sagte Jimmy. »Du solltest dableiben. Ein Depp von eurer Botschaft hält gleich eine Rede über die amerikanische Demokratie, gibt bestimmt einen Riesenaufstand.« »Wir gehen«, sagte Jimmy. Hinter sich hielt er Nellys Hand. Er lächelte McGee an, der tippte ihm auf die Schulter. »Guter Mann«, sagte er. »Quel votre cocotte?« Die große Blonde drehte sich weg. Jimmy verstand das Wort nicht. McGee hatte wohl was falsch verstanden. Er steuerte sie auf die schweren Bleiglastüren und die Straße zu. Als sie hinaus auf den kalten Bürgersteig traten, wo der Regen nachgelassen hatte und eine Reihe Taxis am Bordstein stand, die Fahrer draußen beim Plaudern mit den Prostituierten, nahm er hinter sich Schritte wahr. Das Geräusch, wie sich die Türen der Bar kurz öffneten, warme Luft von drinnen strich ihm über den Nacken. Ein Instinkt sagte ihm, schnell aus dem Weg. Er packte Nellys Hand fester, um sie beiseite zu ziehen. »Bist du der blöde Sack, der mal zurechtgestürzt werden muss?« Eine Männerstimme. »Amerikaner.« Jimmy drehte sich um und sah einen Mann, nicht größer als er selbst, gekleidet wie alle hier, weiße Hemdsärmel, grelle Hosenträger, verwuschelte dunkle Haare, aber geballte Fäuste, aufgepumpte Schultern, kleine wilde Augen. »Haben Sie vielleicht«, sagte Jimmy. Da schlug der Mann zu, ins Gesicht, zweimal. Erst auf die rechte Schläfe, dann seitlich ans andere Auge, fast an dieselbe Stelle. Die Hiebe machten hohle Plopp-Geräusche in den Ohren und taten nicht besonders weh, aber Wucht hatten sie und machten ihm weiche Knie. Der junge Mann mit den Hosenträgern, mit Stars und Stripes auf den Riemen, wich zügig zurück, was Jimmy darauf brachte, dass er vielleicht gerade fiel, Hände hinter sich, Finger Richtung Pflaster ausgestreckt, wie auf einer Schaukel. Er fiel aber nicht auf das Pflaster, sondern gegen die nachgebende Seite eines Taxis, dessen Lackierung Zebrastreifen imitierte. Außerdem wurde sein Sturz noch vom harten Arsch einer Prostituierten abgepolstert, die im Weg stand. »Incroyable«, hörte er jemanden sagen, als er auf dem nassen Bürgersteig landete. »Eher ein Hinsetzen als ein Hinfallen.« Er fühlte sich nicht verletzt, nur sehr, sehr schwindelig. Und er hatte das Gefühl, er sollte sofort wieder aufstehen. Der Mann, der ihn geschlagen hatte, ging schon wieder zurück in die volle Bar. Leute starrten Jimmy durch die offene Tür an. Er hörte Musik, Flaschen klirrten, das Quartett sang »Auld Lang Syne«. Leute lachten. Über ihn nahm er an, aber so schlimm war es gar nicht. Nelly kniete neben ihm, sie alle, die Prostituierte, eine andere Prostituierte, eine Taxifahrerin, halfen ihm auf. Sein Hosenboden war durchnässt, sein Kopf dröhnte, die Knie waren wackelig und er hatte sich wohl den kleinen Finger an der Taxitür verstaucht. »Schwanzlutscher«, sagte Nelly. »Alles gut«, sagte er. Er fühlte sich eher betrunken als verletzt. Die Prostituierten waren mit argwöhnischen Blicken allmählich die General Leclerc runtergezogen. Ihre Lackstiefel schimmerten im Scheinwerferlicht. Er konnte die Taxifahrerin riechen, mehlige, schwitzige Hitze. Sich zu übergeben war wohl unvermeidlich. Andere Männer in Businessanzügen verließen die Bar mit großen Schritten in die Dunkelheit des frühen Tages. Sie musterten ihn lächelnd. Jetzt geriet die Nacht in Gefahr, trübsinnig zu werden. Das hatte er nicht gewollt, vielmehr das Gegenteil, einen glücklichen Ausgang. Er betrachtete den dunstigen, gelb-schwarzen Himmel. Tauben kreisten über ihm und verschwanden hinter den Dächern. Die Lichter vom Verkehr schwammen über das Innendach des Taxis wie Filmbilder. Jimmy ließ den Kopf über das Plastik der Kopfstütze rollen. Der Geruch dieses speziellen Taxis war Apfel, Pommes. Eigentlich fühlt es sich gar nicht so schlimm an, zusammengeschlagen zu werden, fast entspannt. Seine Kiefer schwollen allerdings an, auf beiden Seiten das Fleisch spannte über den Knochen. Sein Schädel pochte, der Finger war vielleicht gebrochen. Das ließ sich alles ertragen, er musste nur nach Hause. Unterwegs sprach die Fahrerin leise mit Nelly auf Französisch. Sie hatte einen Ort genannt, den sie mochte, Brasserie Grenelle. Sie hatte Hunger. »Ich gehe einfach nach Hause«, sagte Jimmy. Sie saß neben ihm, starrte hinaus auf die Straße um 1 Uhr früh, belebt und anziehend mit ihrer Helligkeit. Sie war nicht scharf darauf, ihn zu berühren oder auch nur mit ihm zu reden. Irgendeine ungute Eigenschaft an ihm war deutlich geworden, irgendetwas Enttäuschendes. Abstand zu ihm war notwendig. Ihre kurze Nähe, als er sie in der Bar geküsst hatte, war ausgelöscht worden, als er zu Boden ging. »Aber wenn du etwas essen willst«, sagte er. Sie warf ihm einen Blick zu, der spröde, gefärbte Pony ließ ihr Gesicht schwer und ernsthaft wirken. »Ich will nicht, dass es dir den ganzen Abend verdirbt.« Er lächelte so, dass ihm die Knochen im Gesicht wehtaten. Sie schien nichts davon wahrnehmen zu wollen. Neben dem Taxi, vor der Brasserie Grenelle, die geschlossen war, brach er sich in den Rinnstein, eine Hand an das Taxi gelehnt, während die Fahrerin Nelly durch das Fenster auf ihrer Seite erklärte, dass sie jetzt nicht länger ihre Passagiere seien. »Désolé, Madame, mais non, non!« Jimmy wollte etwas sagen, die Dinge in die Hand nehmen, aber als er sich aufrichtete, fuhr das Taxi an, das Licht auf seinem Dach verblasste schnell. Nelly sah ohne ein Wort zu. »Ich sollte wirklich nach Hause?« Es tat ihm sehr leid, Gin getrunken zu haben, leid, dass sie ihn hatte kotzen sehen, leid, dass sie sich nicht mehr darüber freute, bei ihm zu sein wie vorher. »Wo wohnst du?« Sie legte ihr Kopftuch um und war verärgert, hatte vergessen, dass er das schon gesagt hatte. In der Brasserie stellten Kellner die Stühle auf die Tische. In dieser Gegend war niemand zu Fuß unterwegs. Jetzt, nach dem Regen, war es kälter geworden. Auf der anderen Straßenseite hatte ein kleiner weißer Lastwagen mit Rasenmähern angehalten. Ein Mann im grünen Overall kletterte auf die Ladefläche und räumte herum. »Nee, Saint-Sulpice, ich gehe zu Fuß.« Er roch schrecklichen Atem in der Luft vor ihm. Wenn er vom Boxen träumte, verlor er nie. Das ging gar nicht. Man wurde getroffen, fühlte aber nichts. Man ließ die eigenen Schläge niederprasseln. »Du stinkst«, sagte sie und setzte sich in Bewegung den Boulevard hinunter, ganz wie sie es am Nachmittag vor der Galerie gemacht hatte. Das machte sie immer so. »Aber komm schon, ich bin jetzt hier in der Nähe.« »Nein, ich gehe nach Hause«, sagte er. »Ja«, sagte sie im Gehen, »vielleicht raubt dich nicht jemand in einer Minute aus.« Ihre Pumps lösten kleine Detonationen auf dem Pflaster aus. Er dachte wieder daran, wie sie ihn vor dem Haus ihres Ex-Gatten geküsst hatte im Regen, bevor das alles auf die traurige kleine Rutschbahn geraten war, auf der es jetzt war. Als hätte er es nur geträumt. Die Wohnung in der Avenue de Lovendal lag dunkel und still. Die Heizung war angesprungen und die Luft drückend und stickig. Am Himmel vor den Fenstern stand immer noch gelber Dunst. Im kleinen Park tropfte alles. Nur zwei Lichter brannten in anderen Wohnungen. Zuvor hatte es bestimmt noch Geräusche gegeben, Stimmen hinter Wänden, durch Rohre rauschendes Wasser, Musik, schwebende Klänge von irgendwo. Jetzt war alles still. Nur die Vögelchen flatterten in ihrem Weidenkäfig. Der Hund, der fand, dass er interessant aussah, stand in der Schlafzimmertür und schnupperte. Nelly wurde geschäftsmäßig. Bald musste sie zur Arbeit. Im Schein einer Tischlampe fing sie an, sich auszuziehen, als wäre sonst niemand da. Sie rief eine Mailbox an und hörte Nachrichten ab. Dann ging sie ins Schlafzimmer. Er hörte ihre Schuhe zu Boden fallen, das Scharren von Kleiderbügeln, ihr leises Murmeln im Selbstgespräch. Er war durch und durch nass, die Haare waren schmierig und sein Körper verspannte sich, als hätte er gerade einen Autounfall hinter sich. In der Wohnung war ein Geruch, den sie vorher nicht gehabt hatte, als wäre da irgendwas in einem Becken oder Eimer vergessen worden. Nelly kam barfuß wieder rein, nur im weißen Slip und einem schwarzen BH. Sie steckte ihr Haar zurück für die Dusche und hatte eine Brille auf, wie auf dem Postkartenfoto von ihrem Mädchen-Ich. Ihr Körper zog das Licht nicht an, aber er konnte erkennen, wie schlank und langgliedrig ihre Hüften, Schenkel, Schultern, Arme waren, jünger aussehend, als er gedacht hatte. Keine Mutterschaftsspuren. »Könntest du mit dem Hund rausgehen zum Pipi machen, bitte?«, sagte sie, Haarnadeln im Mund. Sie öffnete einen Garderobenschrank und holte eine Leine hervor. »Wenn meine Tochter hier nicht ist...« Sie wollte weitersprechen, dann brach sie ab. Der schwarze Hund schaute schwanzwedelnd zu Nelly hoch. Er hatte sich neben der Tür aufgebaut. Nelly legte die Leine auf den Tisch. »Du kannst duschen, wenn du wieder da bist. Ich mache dir ein Bett auf dem Kanapee.« Sie schaute verwirrt drein. »Ich weiß nicht, Kanapé, wie heißt es?« »Kanapés waren was anderes.« »Okay«, sagte er. Seine Füße waren taub, sein Rücken, seine Schultern, seine Kiefernmuskeln verkrampften sich zunehmend. Der Hund setzte sich mit einem Seufzer hin. Nelly ging zurück ins Schlafzimmer, knipste das Licht an und machte die Tür zu. Die Luft im Garten war eisig. Seine Kleider hatten sich drinnen aufgewärmt, aber jetzt waren sie wieder fürchterlich. Er konnte gar nicht aufhören, in seinem Mantel zu zittern. Der Hund schnüffelte im nassen Gras herum und ließ sich Zeit. An einem Fenster gegenüber stand ein Mann neben einem blau erleuchteten Aquarium und spähte auf Jimmy herunter, als wäre er ein Eindringling. Regen zeigte einen Wechsel der Jahreszeiten an. Jetzt setzte der berüchtigte Pariser Winter ein. Er sollte länger bleiben, dachte er. Vielleicht würde er diese Frau wieder treffen. Es musste nicht alles zuschanden gehen. Das ging noch besser. In Amerika feierten sie. Willard B. Burton aus St. Jay würde in seinem Bett liegen, garantiert alleine. Er selbst konnte mit Fug und Recht sagen, dass er auf fremdem Terrain den Preis des Sieges bezahlt hatte. Aber hier zu sein, in der eiskalten Nacht, in dieser elenden Lage, das hätte er sich nicht ausmalen können. Hier war sowieso niemals der Punkt, den man erreicht hatte. Diesen Gedanken rief er sich oft ins Gedächtnis. Sondern der Punkt, an dem man schon vorbei war, ohne es zu merken. War das die Bedeutung von Optimismus oder von Pessimismus? Als unvermeidlich und vergangen zu erkennen, wo man sich gerade befand? Das ließ ihn an die junge Tochter seines Partners denken, was seit einiger Zeit nicht mehr vorgekommen war. In Kalifornien war sie zumindest gewesen. Ein Job beim Fernsehen, Patricia. Nichts von all dem hätte bewirken sollen, was es bewirkte. Das ganze Desaster, den verbitternden Verlust, die Auflösung des Lebens. Aber es war vielleicht auch unvermeidlich gewesen, hatte er damals sogar gedacht. Es war geschehen, bevor es geschah. Oben in den kalten Platanen flatterten ungesehene Flügel. Der Hund sah nicht hoch. Sein verletzter Finger pochte, sein Kopf genauso. Noch ein Licht ging in der Wohnung an, in die er bald zurück musste, als wäre eine Tür aufgezogen worden. Nelly stand da in einem weißen Bademantel, Licht hinter ihr, und winkte ihn heran. Ihre Lippen bewegten sich. Wie lang war er in diesem dunklen Garten gewesen? Er hatte die Zeit aus den Augen verloren. Jetzt sollte er aber wieder hineingehen. Hinter den tief hängenden Wolken wurde der Himmel heller. Er wandte sich zum Gehen.